Liebe und Verbundenheit. Eine Morgenandacht von Sabine Lichtenfels. Mit Musik von James Usher und Arthur Hall. Ja-Sim, gegrüßt sei das Göttliche in dir. Wasche dein Gesicht in Glück und Gesundheit, indem du Freude genießt. Denke immer daran, Schwierigkeiten werden durch Leichtigkeit überwunden. Humor ist die göttliche Quelle der Wandlung, dort, wo die Dinge zu schwer geworden sind, um sich noch wandeln zu können. Du hast Arbeit zu tun. Diese Arbeit sei dein Dienst an der Welt. Deine Arbeit sei dein Liebesdienst. Deine Arbeit sei deines Lebens Leichtwerden. Wirksam ist, was in Liebe getan wird. Deine Gedanken, Worte und Taten sind dann wirksam, wenn du mit dir und mit dem Ganzen verbunden bist. Du bist viel freier, als du denkst. Bewege dich dorthin, wo deine Seele Flügel hat. Sind deine Gedanken kritisch oder gar zerstörerisch, so sammle dich. Verbinde dich mit der Transformationskraft, wo auch kritische Gedanken ein Beitrag im schöpferischen Kontinuum werden. Wenn du Hilfe brauchst, dann rufe mich an. Halte inne. Wisse, dass immer eine Weltenseele in dir waltet, die eine Antwort kennt, wenn du sie durchlässt. Du kannst deine ganze Einstellung und Sichtweise in einem einzigen Augenblick ändern. Lerne so zu leben, dass du es kannst. Du hast die Aufgabe, Vergangenes zu bereinigen, die Gegenwart zu pflegen und für die Zukunft Sorge zu tragen. Die eine bricht zusammen vor der Fülle dieser Aufgabe. Die andere beginnt zu jubilieren, ob der Fülle dieser Möglichkeiten. Wenn du mich hineinlässt, beginnst du leicht zu werden. was du jetzt an Frieden schaffst, was du jetzt zu versöhnen vermagst, das trägt die Keimkraft einer ganzen Welt in sich und die gesamte Wachstumskraft für ein neues Werden. Es ist die Geburtsstunde für ein neues Morgen und die Heilkraft für deine Vergangenheit. Wenn du in der Stille deines Herzens die richtigen Gedanken findest, dann kannst du die ganze Welt bewegen, als drehte sie sich auf deiner Hand. Bleibe verbunden mit der dienenden Liebe. Sie schützt dich vor dem Gefühl der Getrenntheit. Sie schützt vor Größenwahn oder Eitelkeit. Sie schützt auch vor falscher Kleinheit. Alles, was aus Liebe getan wird, zieht auch Liebe an. Lass dich nicht entmutigen, wenn die Liebe nicht sofort zurückgegeben wird. Wisse, dass Liebe zurückkommt, wenn du bei der Liebe bleibst. Die erste Frage lautet nicht, werde ich geliebt? Die erste Frage lautet, wie lerne ich es, die Gesetze der Liebe zu verstehen, die durch mich wirken wollen? Die Gesetze der Liebe überwiegen jede Getrenntheit. Die Kräfte der Liebe vermögen Schmerzen zu stillen. Die Kräfte der Liebe können Schuld tilgen. Verbunden mit der Liebe gibt es echte Vergebung, weil du plötzlich mit den Augen des anderen siehst. Indem du dem anderen die Aufmerksamkeit und die Sichtweise schenkst, die aus Liebe kommt, öffnet sich plötzlich auch sein erkennender Blick. Ja, Asim. Gesegnet sei dein Tag. Der Spruch der Kraft lautet: Du bist viel freier, als du denkst. Bewege dich dorthin, wo deine Seele Flügel hat.